Auf Wiedersehen, Arthur. King of Queens. Hab ich auf meiner Stirn zufällig das Wort Dorfdepp stehen? Doug ist heiß, also steckt er seinen Kopf in den Tiefkühler. Spricht nicht gerade gegen die Klimaerwärmung, dafür für seine Kreativität. Nachdem Arthur vor 23 Episoden sein Haus abgebrannt hat und er seitdem im Keller der Heffernans wohnt, möchte er sich dort langsam häuslich einrichten. Er beschließt sich, einen Schrank zu kaufen und möchte sich Dougs Lieferwagen ausleihen, um den Hinkelstein in sein Zimmer zu bringen. Der Truck gehört nicht mir, sondern dem internationalen Paketdienst. Als Doug am nächsten Tag in seinem Truck quer durch New York bummelt, sieht er rein zufällig Arthur, der den Verkehr der gesamten Stadt lahmlegt, und sieht sich gezwungen, ihm zu helfen. Douglas, gegen das Schicksal kannst du nichts tun. Als sie so durch die Stadt düsen, meldet sich plötzlich Dougs Boss und Arthur macht einen auf Rambo. Who are you? Hier ist Ihr schlimmster Albtraum, Freundchen. Doug bekommt ein reingewürgt, weshalb es ihn nun mit dem alten Mann endgültig reicht. Carrie geht dazwischen, gibt zu, dass ihr Vater eine Gefahr für ihre Ehe ist und bittet Doug dennoch, sich bei ihm zu entschuldigen. Jetzt geh und flehen anzubleiben. Sie scheint nicht besonders an ihrem Ehearrangement zu hängen. Arthur möchte beweisen, dass er alleine leben kann und zieht in seine eigene Wohnung. Doug jubelt und besetzt sofort wieder sein altes Zimmer im Keller und Arthur feiert eine bombastische Einweihungsparty. Als Carrie sieht, dass es beiden Männern gut geht, zeigt sie endlich ihr wahres Ich. Sie möchte augenblicklich wieder zu ihrer alten Situation zurückkehren und sehen, wie ihre beiden Männer langsam dahinsiechen. Am nächsten Tag kommt Arthur vorbei und das Problem löst sich zum Glück von selbst. Wie wär's mit einem Bier? Ah, wofür gibt's schließlich Airbags? Er beichtet, dass er kein Geld für seinen neuen Lebensstil hat. Doug führt einen kurzen Improvisationstanz auf und holt den alten Mann anschließend wieder in sein Heim. Ende gut, alles gut. Und die gesamte Zeit kam weder Doug noch Carrie auf die Idee, dass sich Arthur, der monatlich heiße $0 verdient, kein Apartment um $1,700 leisten kann. Das konnten sie schließlich nicht ahnen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.